Ein kleines wildes Schäfchen, das lief einfach fort und hörte nicht mehr auf des Hirten Wort. Da ließ der gute Hirte die Herde allein und suchte das Schäfchen, er hörte es schreien. Es fiel in spitze Dornen, der Hirte zog's heraus, dann trug er es froh auf den Armen nach Haus. Wer ist denn dieses Schäfchen? Das Schäfchen bin ich. Der Hirte ist Jesus, er sucht dich und mich.